schon viel zu lang gebückt. Die Generation von 68, die von Kindheit an nur drückt. Ihr seid verrückt, wenn ihr noch glaubt, dass wir uns ausnehmen lassen von antideutschen Führern, die den Traum platzen lassen. Ist die Flagge in unserer Heimat auf den Dächern der Nation. Wir sind die Generation Null, die letzten Brecher der Bastion. Wir sind die Vordersten, zu 10.000 bilden wir ein Netzwerk. Wir stehen noch zusammen, wenn die anderen längst weg wären. Wir wollen keine Lorbeeren, stehen gerade für die Familie, für die Menschen, die wir lieben, gegen sämtliche Intrigen, gegen Ängste unserer friedliebenden Menschen, auf die sie zielen. Wir wollen einen souveränen Staat und endlich wieder Frieden. Wir sind unendlich viele Menschen, lasst uns endlich wieder zielen. Schmeißt den Army aus der Heimat und den Weltkriegsdomizil. Wollen nicht, dass unsere Frauen auf den Straßen vergewaltigt werden. Jedes Kind im Land hat hier das Recht, drauf glücklich alt zu werden. Wir sind BDP, das Bündnis deutscher Patrioten, unbeugsam wie eh und je. Invictus, wir machen uns gerade für das Land. Unsere Ahnen, ja, wir kämpfen für die Armen hier im Land. Wir sind BDP, das Bündnis deutscher Patrioten, unbeugsam wie eh und je. Invictus, wir machen uns gerade für das Land. Unsere Ahnen, ja, wir kämpfen für die Armen hier im Land.